Das kriegen Filme für Erwachsene teilweise nicht so gut hin, ambivalente Charakterzeichner. Der Film ist nicht für Zwölfjährige. Der Film ist ab 12 freigegeben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich glaube, dass der Film nicht für 6-jährige Söhne von Plor ist. Wir müssen darüber reden, Johannes. Du hast, als ich gesagt habe, ich habe diesen Film mit meinem Sohn geguckt, hast du sehr schockiert reagiert. Nachdem ich jetzt leider feststellen musste, dass ich Yoi Chineche nicht sagen kann, weil das eher eine Verabschiedung ist, muss ich mit dem Klassischen anfangen. Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer neuen Episode beim Muss-man-sehen-Podcast, wo Johannes und ich über Filme reden. Wie viele Leute haben wir jetzt gleich am Anfang verärgert? Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe es mir jetzt mehrmals angehört. Und ich glaube trotzdem, dass ich es nicht 100% getroffen habe. Du hast dir von Google erzählen lassen, wie es klingen muss. Ja, aber Google weiß bei sowas Bescheid. Okay. Ja, japanische Sprache, schwere Sprache. Ja. Herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast und zu unserer japanischen Filmbesprechung für diesen Monat. Unsere japanische Filmbesprechung. Oh Mann, Plor. Ich finde es ganz toll, dass du mir diese Filme vorsetzt, aber ich habe immer Angst vor der Episode. Genau wegen solcher Sachen, Aussprache von den Namen, von den Regisseuren, es ist wahnsinnig schwierig. Ich entschuldige mich jetzt an alle, bitte entschuldigt, ich versuch's, aber ich krieg's, werd's nicht hinkriegen. Wir stellen das gleich als Disclaimer voran. Tut uns schrecklich, schrecklich leid, wenn wir Namen oder Begriffe falsch aussprechen. Es werden eine Menge von japanischen Namen und Begriffen in dieser Episode fallen. Und wir geben uns wirklich Mühe, aber wir stoßen an unsere westeuropäischen Grenzen einfach. Ja, wenn wir irgendwie Cultural Appropriation auf uns laden, bitte sagt uns Bescheid. Ja, wenn wir Mist reden, bitte sagt uns Bescheid und schreibt uns nochmal. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben bei der Recherche, aber es ist einfach mal, es ist viel und es ist schwierig, da auch reinzukommen, das zu verstehen. Anyway, wir reden heute über Prinzessin Mononoke vom Studio Ghibli. Oder? Um das gleich zu sagen, Ghibli, wenn wir es richtig aussprechen wollen. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Da war ich ein bisschen hin und her, weil auch verschiedene Aussprachen im Internet kursieren. Ja. Also Ghibli würdest du Ghibli sagen? Ghibli ist die japanische Aussprache mit einem stimmhaften J, das ich jetzt auch falsch ausspreche. Mhm. Allerdings ist es witzig, weil wir sind, wenn wir schon von kultureller Aneignung reden, das ist eigentlich ein italienischer Begriff. Ach so. Der eigentlich aus dem Arabischen kommt. Also wir haben hier wirklich was kulturell übereinander fällt. Ghibli im Italienischen, aus dem Arabischen kommt, heißt so viel wie Wüstenwind oder konkreter noch Sahara-Wüstenwind. Auch das noch. Und im Japanischen wird das G allerdings als J ausgesprochen, also stimmhaft Ghibli. Okay. Ich werde einfach bunt mischen wahrscheinlich in dieser Episode, weil ich seit 40 Jahren Ghibli sage. Ja, ja, ja. Wie die meisten bei uns hier in unseren Breitengraden. Ja. Ja, wir reden heute über Prinzessin Mononoke aus dem Jahr 1997. Einer der bekanntesten Filme von dem Studio, neben Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Ponyo ist, glaube ich, auch noch relativ bekannt. Aber auf jeden Fall Totoro. Totoro, ja, ich würde ja behaupten, Chihiros Reise ins Zauberland ist ein Film, von dem man auch gehört hat, wenn man jetzt sich nicht so viel damit auseinandersetzt. Ach so. Und dann gibt es sehr viele Filme, die man, glaube ich, eher kennt, wenn man schon so eine gewisse Liebe für diese Art von Zeichentrickfilm hat, die aus Japan stammt. Die habe ich ja nicht so unbedingt, aber Totoro sagt mir mehr als Chihiro. Also früher hat mir früher was gesagt und Chihiro ist dann irgendwann aufgetaucht und so, aber es kann auch sein, dass es einfach das eine ist ja früher erschienen als das andere. Totoro oder ist Totoro älter? Nee, Totoro ist älter. Ja. Wobei das ja natürlich dazu, wenn wir auch kommen, Veröffentlichungsgeschichte, das ist ziemlich wild bei Ghibli, zumindest außerhalb von Japan, weil die Filme wurden dann teilweise erst ein Jahrzehnt, nachdem sie gedreht wurden, bei uns überhaupt released, weil sich keiner dafür interessiert hatte. Und ein Grund, warum beim westlichen Publikum das Interesse an Ghibli gewachsen ist, ist eben dieser Prinzessin Mononoke, der dann ja auch von Disney vertrieben wurde international. Aber dazu werden wir auch kommen. Ich würde mal starten und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Ich bin gespannt. Mononoke oder auch Yokai ist in Japan die Bezeichnung für gefährliche, übernatürliche Wesen. Am ehesten vergleichbar mit den Kreaturen, die wir im Westen als Dämonen bezeichnen. Im Mittelpunkt des Studio Ghibli-Animes Mononoke Hime steht also eine Dämonenprinzessin. Zumindest ist sie das in den Augen ihrer AntagonistInnen. Im Zentrum des Films steht aber vor allem ein junger Emishi-Prinz namens Ashitaka. der sich nach dem Kampf gegen ein rasendes, dämonisches Wildschwein auf den Weg macht, um dessen Fluch loszuwerden, der seinen Arm befallen hat und ihn langsam von innen auffrisst. Auf der Suche nach Heilung findet er eine vormoderne Eisenhüttenstadt. Ja, Brandenburger werden jetzt schmunzeln. In der ehemalige Prostituierte und Leprakranke für die Herrscherin Eboshi Eisen verarbeiten und Waffen herstellen. Diese sind notwendig, um den Übergriffen der kriegerischen Samurai der Nachbarstädte Einhalt zu gebieten. Aber dafür muss der anliegende Wald gerodet werden, was nicht weniger bedeutet als eine Kriegserklärung an die dort lebende Natur- und Tiergötter, die von der jungen Kriegerin San, der titelgebenden Mononoke, begleitet werden. Ashitaka findet sich inmitten eines weitreichenden Konflikts wieder. Naturgötter, Dämonen, Samurai, der Kampf zwischen Tradition und Moderne in der Vor-Edo-Zeit, klassische japanische Hierarchien. Puh, wir haben also wieder einen ganzen Batzen an fernöstlicher Kultur und Mythologie, durch den wir uns als halbgebildete Europäer wühlen müssen. Oh Gott, ja. Ja, müssen. Haben wir es doch hier mit dem in seiner Zeit erfolgreichsten Film Japans, einem prototypischen Hayao Miyazaki-Meisterwerk und dem wohl epischsten Anime des Studio Ghibli zu tun. Ein Film, der auch ein westliches Publikum für sich gewinnen konnte und sogar von Disney international vertrieben wurde. Konnte er auch dich für sich gewinnen, Johannes? Oder warst du mal wieder lost in translation? Was heißt denn hier mal wieder? Also die letzten asiatischen Filme, die ich dir gegeben habe. Tiger and Dragon? Ich war begeistert. Ausnahme Tiger and Dragon. Der war großartig. Ja. Hausu, hast du auf die Filme der auf die Liste der schrecklichsten Filme gepackt, die ich dir angeboten habe? Absolut, absolut. Okay, das wäre 1:1. Was noch? Oldboy hatte ich auch, glaube ich, relativ. Ja, Oldboy war so behalten. Dazwischen war so ein bisschen auf der positiven Seite, aber auch schwierig streckenweise. Das Ding ist ja, das müssen wir dazu sagen, ich halte mich schon zurück, was asiatische Filme betrifft, weil ich immer Angst davor habe, dass du. Lass dir Tiger and Dragon eine Lehre sein, wenn du mir einen guten Film gibst, kann ich den auch würdigen. Verstehe. Also dann, wie konntest du diesen Film würdigen? Lass uns mal, bevor ich da irgendwie ein Fazit gebe, da durchgehen, weil es gibt Haben- und Soll-Seiten, die wirklich, die explodieren, die müssen einfach. Die explodieren. Die müssen, wir müssen die einfach mal besprechen, damit wir rausfinden, damit ich auch rausfinde, was ich überhaupt von dem Film halte, weil ich bin nach wie vor verwirrt. Es ist ja einfach viel, ne? Es ist wirklich viel. Wie viel das passiert. Und wir können ja mal versuchen, das so ein bisschen auseinanderzuziehen und ich werde mal so hier und da Wissen reinhauen, das ich mir angeeignet habe. Ja, das wäre schön. Um überhaupt einen Weg in diesen Film reinzufinden. Ja. Also, um das gleich zu sagen, man muss keine Japanologie studiert haben. Nein. Man muss nicht Experte in japanischen Mythen und der japanischen Geschichte sein, um diesen Film genießen zu können. Aber es hilft. Aber es hilft. Aber die Geschichte, so umrissen habe ich sie ja schon, ist eigentlich ziemlich klar. Wir haben hier einen Prinzen, der von einem Emishi-Stamm kommt. Jetzt haben wir gleich schon mal den ersten Begriff. Ja, so. Und was ist das jetzt? Das waren, also wenn ich jetzt sagen Indigene, ist das, glaube ich, schon zu viel gesagt. Die haben im Osten und Norden Japans gelebt und waren tatsächlich, auch, also gerade in der Zeit, in der der Film spielt, kurzen Moment, dazu kommen wir gleich, wurden die so ein bisschen als die Barbaren angesehen, weil die noch nicht so mit der Moderne, die damals Japan so langsam in den Griff genommen hat, damit noch nicht so Kontakt hatten. Und das waren Menschen, die sehr stark mit der Natur verbunden gelebt haben. Ja. Ich muss mal ganz kurz dazwischen erwähnen, dass es bei uns draußen stürmt und regnet und dass man bestimmt im Hintergrund ein Rauschen hören wird, das nicht auf die schlechte Technik zurückzuführen ist, sondern einfach auf den wunderschönen Regen, den wir hier genießen dürfen. Damit müssen wir jetzt leben. Ja. Und damit kommen wir gleich zu einem zweiten sehr wichtigen Begriff, der für den Film, für die Rezeption des Films eine wirklich wesentliche Rolle spielt. Und das ist der Shintoismus. Mhm. Das waren nämlich diese Menschen, die eher mit der Natur verbunden gelebt haben, waren meistens noch Anhänger des Shinto oder Shintoismus. Ja. Und das ist eigentlich, wenn man es so grob zusammenfasst, die japanische Urreligion. Wobei Japan ja eigentlich eines der Länder ist mit den der geringsten Anteile an tatsächlicher Religion, wie man sie so bezeichnen möchte. Dafür eben, also vor allem monotheistisch und so weiter, dafür sind sie sehr naturverbunden, was man dem Film stark anmerkt. In Japan gibt es seit jeher Naturgeister und so. Genau, das ist eigentlich dieser Shintoismus. In Japan gibt es seit jeher diesen Synkretismus, sagt man auch dazu, dieses Zusammenspiel von Shintoismus und Buddhismus. Der Buddhismus so ein bisschen als chinesisches Import. Ja. Eigentlich so sehr früh schon, also wir reden hier vom was in Europa das Frühmittelalter gewesen wäre, oder die Zeit der Völkerwanderung, rübergeschwappt ist von China nach Japan. Und der Buddhismus hat dann ja auch einen großen Siegeszug angetreten und hat es geschafft, eigentlich die herrschende Religion in Japan zu werden. Aber der Shintoismus hat immer so ein bisschen unter der Oberfläche existiert. Was der Shintoismus ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen mit dem, was man in Europa als heidnische Religion bezeichnen würde. Das heißt, die Verehrung von Naturgöttern, aber auch von Geistern und Dämonen. Und ganz wesentlich im Shintoismus sind die sogenannten Kami. Der Begriff wird auch im Film Mononoke hin und wieder erwähnt als Bezeichnung für die Götter, wobei er dem nicht ganz gerecht wird. Also Kami ist so ein sehr universeller Begriff. Mhm. Damit werden in Japan sowohl Götter bezeichnet als auch Geister, Naturgeister, aber auch Dämonen. Mhm. Und dann wird der Begriff wohl noch für ganz viele andere Sachen verwendet. Zum Beispiel kann eine plötzliche Epiphanie, eine Idee, eine Erleuchtung kann auch ein Kami sein. Und das Gewissen kann auch ein Kami sein. Also es ist ein sehr allgemeiner Begriff. Okay. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Shintoismus eine sehr diesseitsbezogene Religion ist. Das unterscheidet ihn stark vom Buddhismus. Der Shintoismus ist so eine Religion, die eigentlich nicht die Erlösung in einem Jenseits sucht oder die propagiert, sondern im Westen würde man vielleicht auch Pantheismus dazu sagen, versucht das Göttliche in allem zu finden, in der Natur, in den Bäumen. Und dafür gibt es eben diese Naturgeister und diese Naturgötter, die irgendwie so ein bisschen Platzhalter sind für die Verehrung von natürlichen Phänomenen. Ja. Die werden tatsächlich auch personifiziert im Shintoismus. Und sind allerdings im Gegensatz zu den Göttern, wie wir sie kennen, nicht allmächtig und moralisch oft auch ambivalent. Mhm. Und Kami hat auch negative Eigenschaften. Ja. Und das Dämonische und das Göttliche halten sich immer so die Waage. Und ein Teil des Shinto ist eben auch der Glaube daran, dass das Böse, das Dämonische bei diesen göttlichen Lebewesen erzeugt wird dadurch, dass der Mensch sie verdirbt. Ja. Das ist auch ein Motiv, was wir in dem Film ganz oft sehen werden. Und die wesentlichen ethischen Normen im Shintoismus sind dann, wenn man so will, zum einen die Harmonie mit der Natur, Zusammenleben mit der Natur und Reinheit als erstrebenswerter Zustand. Also die Reinigung, Reinigungsrituale spielen eine sehr große Rolle im Shintoismus, was auch dazu führt, dass es eine Tabuisierung gibt von Krankheiten, die teilweise auch nicht so gesund ist. Mhm. Und auch eine Tabuisierung des Todes. Also zum Beispiel gibt es im Shinto eigentlich nicht so richtige Totenrituale. Das hat dann eher der Buddhismus übernommen. Ja. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel der Aberglaube, dass du beschmutzt bist, wenn du eine Leiche angefasst hast oder auch wenn du jemand Krankes angefasst hast. Ja. Und dass das den Körper unrein macht und dass der Körper dann gereinigt werden muss in bestimmten Ritualen. Das sind so Sachen, die tatsächlich auch im Film vorkommen, die ja dem Film auch ein bisschen mitbestimmen, was zum Beispiel Leprakranken betrifft und was mich ein bisschen verstört hat, was da so en passant gemacht wird, dass das Dorf, wenn die sagen, du wirst sterben, weil du diese Wunde hast, dass er gehen muss und dass sie ihm nicht nachschauen dürfen. Ja. Was ich eine ganz schwierige Methode finde, Tod zu verarbeiten, irgendwie Trauerarbeit zu leisten. Mhm. Also es wird heutzutage ganz viel gesagt, du brauchst, wenn ein Verwandter stirbt, den du geliebt hast, eigentlich die Möglichkeit, diesen Leichnam einmal zu sehen, um das mit der Wirklichkeit zu verbinden. Ja. Um zu Trauerarbeit anzustoßen. Und wenn die das nicht machen, dass ein Gesetz ist, dass das nicht geht, das ist eine ganz schwierige Sache. Das hat mich den ganzen Film beschäftigt, seit das gesagt wurde. Das ist ein Motiv in der japanischen Mythologie, das bis zu dem Ursprungsmythos zurückgeht. Und zwar ist der japanische Schöpfungsmythos, der zu diesem Shintoismus gehört, handelt von Izanagi und Izanami. Das war ein Geschwisterpaar und die waren gleichzeitig auch sowas wie ein Ehepaar. Und die haben Geschwisterpaar, das Ehepaar? Nein. Boah. Die haben die ganze. Ja. Mein Gott, griechische Mythologie ist es genauso. Okay. Das ist nicht das Schockierende. Die haben die ganzen Götter erschaffen. Allerdings ist die Frau Izanami bei der Geburt des Feuergottes hat sie tödliche Verbrennungen erlitten und ist dann gestorben und ist in der Unterwelt gelandet. Und ihr Mann/Bruder war schrecklich wütend, Izanagi, und wollte sie retten und ist ihr dann hinterher in dieses Totenreich Yomi gefolgt. Und er ist dann da hingekommen und dann hat sie zu ihm gesagt, wir schaffen das, wir können zurück ins Leben. Mhm. Du kannst mich zurück ins Leben nehmen, aber du darfst mich nicht anschauen. Erinnert es dich an was vielleicht? An westliche Mythologie? An die Münzen auf den Augen, wenn der rüber schießt? Das ist Game of Thrones. Nein, das ist ein Mythos. Du brauchst Münzen, ja. um den Fährmann zu bezahlen. Ja, ja. Orpheus in der Unterwelt, der sich nicht umdrehen darf. Orpheus, der seine Frau, seine Geliebte aus der Unterwelt rettet und sich dabei nicht umdrehen darf. Mhm. Und Orpheus versagt ja auch und Izanagi versagt auch und schaut sie sich an und sieht dann ein zerfressenes Lebewesen von Maden übersät und ganz schrecklich, ein ganz schreckliches Bild. Total, und sieht total schrecklich aus. Und dann ist er so erschrocken, dass er geflohen ist. Und sie wurde dadurch zum Dämon und hat ihn verfolgt, rasend vor Wut. Mhm. Und er hat dann ganz schnell einen Felsen vor den Ausgang zur Unterwelt geschoben, damit sie ihn nicht weiter folgen kann. Und daraufhin hat sie gesagt, sie wird jetzt ab sofort jeden Tag tausende Menschen töten und ins Totenreich nehmen als Bestrafung dafür. Okay. Und das ist der Schöpfungsmythos. Das sind die Urgötter sozusagen. Okay. Und da ist auch schon dieses Motiv drin, du schaust die Toten nicht an, weil die Toten irgendwie unrein oder irgendwie verdorben sind. Fuck. Und wie gesagt, das hat sich der Shintoismus ist keine besonders starke Religion. Der hat nicht so viele Anhänger in Japan, aber es gibt immer noch Anhänger davon. Mhm. Und die überlassen die Totenrituale offensichtlich komplett den Buddhisten, weil die einfach sagen, das ist nicht unsere Stärke. Damit können wir nicht so ganz umgehen. Wir haben irgendwie andere Art, mit dem Tod umzugehen. Mhm. Und das sehen wir in dieser Geschichte auch, dieses Motiv ganz am Anfang. Das Wildschwein, der Keiler, der Dämon, der ankommt, wird ja von der Seherin des Dorfes direkt als Gott identifiziert. Und die sagt, das ist ein Gott. Und dieser Gott ist aber verdorben. Und dafür muss irgendwas, oder besser gesagt irgendwer, Menschliches verantwortlich sein. Und das ist genauso auch. Die Natur ist beschmutzt worden. Und dadurch wird diese dämonische Kraft in der Natur geweckt. Und diese dämonische Kraft überträgt sich dann auch auf den Menschen. Und jetzt bist du von dieser dämonischen Kraft besessen, Ashitaka. Jetzt guck mal, dass du da irgendwie rauskommst. Und schau mal, ob du irgendwo Heilung finden kannst. Naja, beziehungsweise sie sagt ja, du bist verdammt. Du wirst sterben. Viel Spaß. Tschüssi. Ja, wir sehen uns. Oder auch nicht. Wobei ich natürlich auch aus meiner Sicht und auch so ein bisschen, der Film unterstützt das schon auch so ein bisschen, sagt das in ein, zwei Sätzen, dass dieser Dämon, dieses sich entwickeln, auch wenn der Eber, der ganz große weiße Eber am Ende dann zum Dämonen wird, es hat ja irgendwas von, wenn die Emotion, die negative Emotion überhand nimmt und man das zu sehr, ne, das ist auch so ein, was auch im westlichen, in der westlichen Mythologie ja auch so ein Ding ist, dieses, wenn die eigenen Emotionen, die Wut und die Trauer übernimmt, dann wird man dann weckt man die inneren Dämonen. So. Und das ist natürlich dann auch ein starkes Motiv da drin. Es ist also irgendwie... Finden wir ja auch bei unserer titelgebenden Heldin wieder. Die wird ja als Mononoke bezeichnet. Mhm. Als Dämonin ist sie aber eigentlich nicht. Sie ist einfach, also sie trägt diese Wut in sich. Ja. Aber sie ist ja keine Dämonin nicht in dem Sinne von der Handlung, weil da werden Dämonen ja sonst klar benannt und gezeigt. Und das Dämonische wird ja auch sehr stark visualisiert. Immer wenn irgendwas Dämonisches passiert, haben wir ja diese Ursuppe, diese Chaossuppe, dieser schwarze, schleimige, alles zerfressende, das, was auch seinen Arm befällt. Das ist übrigens auch so ein Motiv, das auch uralt ist, das ist so ein schwarzer Aal, der irgendwie schon auch in alter Mythologie einmal bezeichnet wird, der irgendwas damit zu tun hat. Und ich habe mir ein ganzes Video angeschaut mit dem ganzen Zeug und habe dann irgendwann aufgegeben und gesagt, ich schaue es mir an, aber ich schreibe nicht alles auf und versuche das wiederzugeben, weil ich werde es einfach nicht schaffen. Ja. Aber ich finde es spannend, dass jedes Tier, jedes Wesen irgendwo seine Ursprünge hat und anscheinend auch nicht ganz stringent aus einer Mythologie-Variante, sondern wirklich aus allem Möglichen bedient irgendwie. Ja. Und auch in Varianten dargestellt, die neu sind, die so noch nicht passiert sind. Zum Beispiel der große Waldgeist, der irgendwie immer als schwarzer großer Blob dargestellt wurde früher und der jetzt aber so dieses tentakelige Wesen ist, was dann der Gegend rumwabert. Das ist nochmal anders dargestellt. Ja. Der Shintoismus war auch eine Religion, der sehr gerne adaptiert hat. Zum Beispiel wurde sogar teilweise die Buddha, als der Buddhismus dann kam, wurde mit der Sonnengöttin gleichgesetzt, den der Shintoismus hatte. Als das Christentum dann langsam so in Japan Fuß gefasst hat, haben die zuerst gedacht, das wäre auch eine Variante vom Buddhismus. Mhm. die weil die einfach gesagt haben, ah ja, okay, da haben sie noch mal jemanden, die offensichtlich nur ein Wesen anbeten, die nicht so viele Wesen haben. Und dann haben sie gesagt, okay, der christliche Gott ist auch ein Kami. Packen wir den auch noch rein in unser Pantheon. Das passt ja. Schon irgendwie. Ja. Finde ich tatsächlich auch sehr sympathisch an dieser Religion. Aber ja. Es ist halt schon eine sehr spezielle Religion. Und ich glaube, es ist auch schwierig, diesem Shintoismus mit westlichen Vorstellungen beizukommen, weil ja. Es halt in einigen Punkten sich doch sehr wesentlich unterscheidet. Mhm. Also die Nähe ist dann doch eher zu heidnischen Naturvorstellungen, eben wo die Welt bevölkert ist von Geistern. Ja. Und man gibt diesem Geist noch ein Opfer, damit man gute Ernte hat. Und man gibt diesem Geist ein Opfer, damit es mal regnet. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich deutlich passender. Und in Japan wurde eben wurden diese Naturreligionen nie krass bekämpft. Ja. Auch wenn der Buddhismus dann irgendwann Staatsreligion war. Ja. Aber zum Beispiel wurde gegen das Christentum deutlich härter geschossen als ja. Gegen den Shintoismus. Weil der Shintoismus nicht bedeutend genug wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Auch nicht bedeutend genug. Und wahrscheinlich war es dann auch so in dieser Zeit, in der Film spielt, dazu kommen wir jetzt noch, dass der halt auch so beschränkt war auf diese Völker, die eher so belächelt wurden, weil die waren einfach keine Bedrohung. Die haben halt in ihren Dörfern gelebt, während die Städte und vor allem auch die Samurai schon angefangen haben, mit Feuerwaffen zu arbeiten. Was vielleicht auch irritierend sein könnte für ein westliches Publikum, dass wir hier so einen gefühlten Clash der Zeiten haben. Aber im Japan des 15., 16. Jahrhunderts, in der dieser Film spielt, ungefähr so die Muromachi-Zeit. Was auch nur so sehr vage und sehr vage ist, ne? Genau. Also man hat schon das Gefühl, dass man einer Fantasiezeit beiwohnt, so ein bisschen. Aber so sah es damals durchaus aus in Japan. Ja. Das sind natürlich, es fühlt sich, also es ist ein bisschen auch Fantasiezeit, aber die Motive, die aufgegriffen werden und vor allem die Lebensweisen, die wir hier finden, die sind tatsächlich auch die Lebensweisen, die wir in dieser Vor-Edo-Periode finden. Ja. Ich bin nicht gut in japanischer Geschichte. Ich kenne mich wie. Japanische Geschichte wird in europäischen Schulen nicht unterrichtet, was wirklich ein Jammer ist, weil sie ist super spannend. Ich habe in der Vorbereitung jetzt für den Podcast mich noch mal ein bisschen mit japanischer Geschichte auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, es gibt irgendwann so den Moment, wo ich so weg bin, weil es einfach zu komplex ist und zu viel. Was ich euch mitgeben kann für diesen Film: Wir haben hier ein Japan der frühen Neuzeit, in der die Samurai noch eine sehr große Rolle spielen. Die Samurai waren sowas wie Kriegerfürsten, die verschiedene kriegerische Aufgaben übernommen hatten und sehr hohen Einfluss hatten und sehr viel Macht und gleichzeitig allerdings irgendwie sich diese Macht auch leisten mussten. Die mussten immer ihre Schwerter tragen. Und die mussten Bedienstete haben, die hatten ein gewisses Ritual, den sie folgen mussten. Die hatten teilweise nicht das Geld dafür. Ja. Daher gab es wirklich viele Samurai, die unter anderem Verbrecher wurden. Wenn sie jetzt nicht zu den Reichen ihres Standes gehört haben. Die Ständestruktur in Japan war damals sehr fest. Du warst Samurai, weil du als Samurai geboren warst, weil deine Eltern Samurai waren. Ach so. Und du konntest nichts anderes werden. Du warst dann Samurai. Oh, wow. Und dann mussten die halt irgendwie versuchen, ihr Leben, was von sehr vielen Riten geprägt war, zu finanzieren. Und daher haben wir das Phänomen der Samurai, die einfach Verbrecher sind, die Raubritter. Mhm. Es gab eben das Pendant zu den europäischen Raubrittern, waren Raubsamurai, wie auch immer man die nennen will, die andere Städte überfallen haben, die kriminell waren oder die einfache Wanderer überfallen haben. Und wie gesagt, damals in dieser Vor-Edo-Zeit war das Ständesystem sehr fix in Japan. Es gab, ich glaube, 5 Stände. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ganz spannend, die Händler standen relativ weit unten. Also es gab dann auch nochmal so Ausfächerungen, je nachdem, wie viel Geld man hatte. Aber die Händler galten eher so als die ja eigentlich nur mit dem Geld verdienen, was andere geschöpft haben. Aha, okay. Und dann war es eben eine Zeit, in der die vor allem durch europäischen Einfluss, vor allem durch die Portugiesen, neuzeitliche Entwicklungen, insbesondere das Schießpulver und die Gewehre reingekommen sind. Samurai haben sehr viel mit Gewehren gekämpft. Und dann hatten wir tatsächlich diesen Kontrast. Es gab solche, vor allem im Norden und Osten Japans, gab es solche Dörfer wie das, aus dem unser Protagonist kommt, die wirklich als ganz einfache Landwirte gelebt haben, die Reis angebaut haben und nicht viel hatten. Ja. Dann gab es diese vorindustriellen Städte, die Eisenverarbeitung gemacht haben, die davon auch gut gelebt haben. Und dann gab es eben die Samurai. Und dann wird es schon verworren. Und viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, weil dann verfranze ich mich nur in Geschichte. Aber will sagen, das Setup, in dem wir uns bewegen, ist durchaus ein realistisches Setup, was so Gesellschaftsordnung betrifft in der frühen Neuzeit Japans oder im Spätmittelalter. Ja, man nimmt das auch einfach auf jeden Fall hin. Also man stellt das nicht in Frage. Ne? Es ist alles so in sich logisch, dass man, selbst wenn man nicht weiß, dass das tatsächlich so aufgefächert war, nimmt man das super hin. Man hat da nicht irgendwie große Fragen, Fragezeichen im Kopf, sondern man folgt dem. Und dann ist es auch klar, dann gibt es halt diese drei Fraktionen. Wir haben die Naturleute, die in diesem Fall hauptsächlich vertreten werden von Ashitaka. Also San ist ja irgendwie schon eher so ein Geist, gehört nicht zu dieser Gesellschaftsordnung. Ja. Also Ashitaka vertritt irgendwie diese Emishi, diese einfachen Bauern. Dann haben wir die Samurai, vertreten von Asano, der mit seinen Samurai eben versucht, Eroberungsfeldzüge führt und Macht erlangen will. Und dann haben wir diese vorindustriellen Modernisierer, die vertreten werden durch die Herrscherin Eboshi, die sich ein wirklich spannendes Gesellschaftssystem aufgebaut hat. Und in diesem Film kommt wieder das zum Vorschein, wofür ich das Studio Ghibli unglaublich schätze, dass sie es schaffen, wirklich ambivalente Figuren zu zeichnen. Diese Eboshi ist natürlich Antagonist, aber sie ist trotzdem ein sehr ambivalenter Antagonist. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, dass den ganzen Film im Grunde überhaupt erst zu dem macht, was er ist, nämlich ein unglaublich ambivalentes Ding, wo du die ganze Zeit hin und her geworfen bist und denkst, ja, nein, das ist schlecht, oh, aber nein, Moment, sie will ja auch das und das ist gut. Ja. Und alle haben irgendwie Graustufen in sich und wollen verschiedene Dinge. Das Einzige, was ich anmerken möchte, was mir an den Figuren tatsächlich Probleme bereitet, ist, dass sie keine Entwicklung in sich durchmachen. Ja. Jede Figur hat in sich Graustufen, aber keinerlei Entwicklung, was ich sehr schade finde. Mhm. Außer eben sie, die am Ende, aber sie hat keine Entwicklung. Holzhammer. Jetzt machen wir eine bessere Welt. Sie ist defeated und sagt, na gut, okay, dann machen wir es jetzt besser. Ja. Aber das ist keine Entwicklung, keine echte. Es gibt wenig Figurenentwicklung, da hast du vollkommen recht. Sie haben so Setup und es wird so nach und nach aufgebaut. Wir lernen mehr und mehr über sie. Wenn wir Eboshi zum ersten Mal sehen, ist sie halt die fiese Jägerin, die offensichtlich die Waldgötter jagt und den Wald abholzen will. Mhm. Und wir denken, wow, okay, wir haben es hier mit einem klassischen Willen zu tun, die böse Hexe aus dem Märchen. Und dann ist Ashitaka zum ersten Mal bei ihr. Mhm. Und dann lernen wir was über diese Eisenhütte kennen, die sie da aufgebaut hat. Und dann hat sie da Prostituierte eingestellt, die sonst nirgendwo landen könnten, die wirklich einen Zuflucht bei ihr gefunden haben. Und dann hat sie daneben eine Leprakolonie und kümmert sich offensichtlich aufopferungsvoll um die Kranken dort. Ja. Ja. Und das ist total krass, weil das ganze Setup schreit so danach, okay, wir haben hier eine moderne Kritik, wir haben hier eine Kapitalismuskritik, sie ist die ungezügelte Kapitalistin, die alles ausbeutet, alles rodet und dann what? Ja, sie kümmert sich. Ja. Natürlich, jeder ist A, der hält seine eigene Geschichte und B, versucht jeder, sich um seinen Tribe zu kümmern. Ja. Und das ist das Wesentliche daran und das ist auch die Botschaft der ganzen Geschichte. Nicht etwa die Botschaft zu sagen, lass die Natur in Ruhe, sondern versucht, Interessensgruppen auf Waage zu halten. Ja. Und das finde ich ganz toll an dem Film. Ich bin ganz begeistert genau von dieser Waage, die der Film immer wieder versucht herzustellen. Auch wenn der Film das, muss ich sagen, relativ verworren tut. Ja. Ich habe Schwierigkeiten, immer mal wieder mich festzuhalten und zu wissen, wo bin ich jetzt, wo geht es jetzt gerade lang, was will der Film gerade? Aber es funktioniert noch so. Ja, ich finde, was es schwierig macht, ist, wenn man mit der Erwartung rangeht, die man halt so kennt aus diesen klassischen Geschichten. Weil der Film hat so ein märchenhaftes Ambiente, natürlich, weil wir es mit Geistern, Waldgeistern, mit Monstern und so zu tun haben. Und dann erwartet man natürlich sowas wie eine klare Antagonistin. Und man erwartet auch einen Konflikt, der sich ausbreitet. Es ist total irritierend, wenn Ashitaka zum ersten Mal in dieser Eisenhütte von Eboshi ist und wird da freundlich empfangen und von ihr freundlich rumgeführt. Und es gibt nicht dieses Hinterhältige, es gibt nicht dieses Böse, sondern wir haben das Gefühl, plötzlich wird uns die vorher als Antagonistin präsentiert wurde, als Protagonistin gezeigt, der unsere Sympathie gelten will. Das geht halt sehr schnell. Man erwartet einfach, der kommt dahin und da gibt es einen Konflikt. Ja. Nein, er wird gastfreundlich empfangen und die Leute sind nett zu ihm und sie reden mit ihm. Sie erklären ihre Motive, warum sie Angst vor dieser Mononoke haben, vor dieser San. Ja. Aber du sagst da was Interessantes, weil das relativ schnell geht. Das ist nicht die einzige Stelle im Film, die sehr schnell geht. Der Film hat insgesamt ein sehr krasses Pacing, was Stimmungswechsel betrifft. Mhm. Mir fällt da ein, die Männer erzählen von den Ebern, die da, weil sie angefangen haben zu roden, die Leute überfallen. Keiler. Die Keiler. Ja. Und du hast auf der einen Seite die Erinnerung mit den schrecklichen Bildern von diesem Überfall und auf der anderen Seite harter Cut zu Partymännern, ja, die saufen und in der Gegend rumspringen und lachen und dann plötzlich wieder in diese krasse, schreckliche Geschichte zurückgehen. Und dann hast du auch Gespräche, wo Leute ohne den Ton zu wechseln plötzlich von freundlich zu sehr unfreundlich werden oder Themen aneinander hart geschnitten werden, ohne dass du eine Überleitung hast. Das ist ganz, ganz, ganz plötzlich, ganz oft ein Stimmungswechsel drin und das ist schwierig zu konsumieren teilweise. Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Es ist, genau, es fällt so ein bisschen aufeinander und wechselt sich auch so teilweise fast so im Staccato-Rhythmus ab. Ja. Auch wenn wir dann Sun zum ersten Mal begegnen. Wir können die ja nicht so richtig einordnen, aber wir stellen sehr schnell fest, dass die schon sowas wie eine Sympathieträgerin ist. Ja. Weil sie ist natürlich die mit den Tieren zusammen den Wald verteidigt. Ja. Aber sie macht uns von Anfang an auch immer so ein bisschen Angst, ne? Wenn sie, wenn sie ihn zum ersten Mal, wenn er dann zum ersten Mal bei ihr ist und bewusstlos. Und dann gibt es so den Moment, wo du denkst, okay, jetzt ist sie kurz davor, ihn umzubringen. Und dann gibt es diese wirklich, ich kann es nicht anders sagen, bizarre Szene, wo sie ihn versucht zu füttern und er will dann nicht essen. Und dann macht sie den Vogel-Move und nimmt und frisst das Zeug und kaut es ihm vor und gibt es ihm dann in seinen Mund rein. Und du bist so, wow, wo war ich gerade? Wow, jetzt bin ich hier gelandet. Ah, das machst du jetzt. Verstehe, okay. Okay, ich bleib mal dran, aber es ist alles nicht so leicht mitzukriegen, auch wenn die Tiere untereinander diskutieren. Mhm. Du versuchst die ganze Zeit, du willst dich eigentlich dran festhalten, dass du sagen kannst, boah, der ist jetzt unsympathisch, den hasse ich jetzt. Genau, es wird aber nichts. In der nächsten Szene macht er irgendwas so Gutes. Richtig. Es ist wirklich schwierig, auch die Wölfe und die Eber, dieser Konflikt ist irgendwie nicht eindimensional greifbar. Ja, und dann kommt das Wildschwein und du denkst, okay, jetzt frisst es ihn oder frisst es ihn nicht? Und er sagt, nein, friss mich nicht. Und dann schnuppert es an ihm und sagt, oh, ich will dich nicht fressen, ich will mehr über dich herausfinden. Genau. Und das passt dann ja auch, dass der Waldgeist, der glanzvolle Beschützer des Waldes ist, nachdem er geköpft wurde, plötzlich zur apokalyptischen Bedrohung wird. Und das innerhalb von einer Sekunde von Gott, der die Natur bewahrt, zu allem verschlingenden Monster. Das passt natürlich voll zu dem, was so religiös oder heidnisch-religiös in dieser Gegend an Glauben existiert. Ne? Alles ist verbunden und es gibt kein Gut auf der einen Seite der Wippe und Böse auf der anderen Seite der Wippe und die haben nichts miteinander zu tun und die kämpfen gegeneinander, sondern es ist alles in uns drin. Ja. Und wir können von einer Sekunde auf der andere umschlagen. Ja, vor allem der Mensch hat das Potenzial, das alles zu verderben. Ja. Das wird halt schon sehr klar geframed, dass das Dämonische wird eigentlich vom Menschen herausgelassen. Der Nago, der Keiler ganz am Anfang, ist so dämonisch, weil er halt von einer Kugel getroffen wurde. Der Mensch hat ihn verdorben und er verflucht dann ja auch die Menschen dafür, dass er sterben musste. Und sie sagen ja noch, oder es ist ein Gott und irgendwas hat von ihm Besitz ergriffen. Das kann nur sein, dass das ein Mensch war. Und das dann, was dann ja auch später erzählt wird, die in der Eisenhütte, die roden die Wälder und die machen alles kaputt. Und deswegen sind die Wildschweine am Zürnen und wollen Krieg gegen sie führen. Ja. Und dann denkst du, ah ja, natürlich, hey, Natur, hey. Und dann kommst du in diese Eisenhütte und siehst da, oh, die armen Prostituierten, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Ach, die armen Leprakranken, oh shit, die sind bedroht von Samurai. Die brauchen die Waffen, die müssen sich irgendwie verteidigen. Die führen Krieg. Was sollen sie anderes machen? Jeder in dem Film hat eine gute Motivation für das, was er tut. Ja. Und das, also wir reden hier wirklich von einem Zeichentrickfilm für Zwölfjährige. Das kriegen Filme für Erwachsene teilweise nicht so gut hin, der ambivalente Charakterzeichner. Der Film ist nicht für Zwölfjährige. Der Film ist ab 12 freigegeben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich glaube, dass der Film nicht für 6-jährige Söhne von Plor ist. Wir müssen darüber reden, Johannes. Du hast, als ich gesagt habe, ich habe diesen Film mit meinem Sohn geguckt, hast du sehr schockiert reagiert. Sehr schockiert. Da werden Leute geköpft, da werden Arme abgerissen, da wird bluttriefende Eber. Es ist brutal, Pro. Ja, der Film hat Vorgeschichte Disney. Miramax haben die Distribution von dem Film übernommen. Die hatten 1996, ein Jahr vorher, hatten die mit hatten die mit dem Studio eine Einigung erzielt, dass sie die Filme weltweit vertreiben. Und dann gab es eine Katastrophe mit dem Film davor, den sie irgendwie versucht haben einzukürzen und da wird schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Ja, die wollten das. Das Ding ist, also die haben es gab eine riesige Debatte darüber, wie wird das von der Sprache geändert. Es wurde Neil Gaiman für das englische Skript engagiert. Was ich eine gute Wahl finde, muss ich sagen. Ja. Und der hat sich wohl ziemlich dafür eingesetzt, das so originalgetreu wie möglich zu machen. Der hat es versucht, so ein bisschen runterzukürzen. Ja, genau, er hat Worte schon ganz schön eingekürzt. Er hat Worte eingekürzt, aber er hat versucht, irgendwie den Geist der Vorlage zu wahren. Und ja. Also gerade so die Zeichentrickfilmgeschichte ist voll von Filmen, die in der Synchronisation echt krass radikal geändert wurden. Und wenn man sich jetzt den Film in der Synchronisation anschaut, ist schon so der grundsätzliche Gedanke. Also ich meine, ich kenne kein Japanisch. Ja. Kann ich dann auch noch auf die Untertitel verlassen und so. Genau. Wenn man Leute hört, die sich damit auskennen, sind Grundgedanken erhalten geblieben und das merkt man auch beim Gucken, weil die Komplexität da ist. Das ist das, was wir als irritierend empfinden teilweise, wo wir nicht so ganz wissen, wo sind wir jetzt, wo wir uns ein bisschen verloren fühlen, auch in der Mythologie. Das ist irgendwie noch da. Harry Weinstein, der Arsch. Die Arschkrampe, Harvey Weinstein. War verantwortlich für den Schnitt von dem Film. Der war also Miramax damals. Also für die Kürzungen. Für die Kürzungen. Für den amerikanischen und, Markt. Einer von den Produzenten von Miyazaki hat ihm ein Samurai-Schwert, ein Katana geschickt. Ich finde es so super. Mit einem eindeutigen Brief, auf dem stand No Cuts, keine Schnitte. Es wurde in den eingraviert ins Samurai-Schwert. Das, No Cuts. Das ist schon so. Das ist so ein bisschen der Pferdekopf. Der genau. Pferdekopf auf dem Bett. Und Gott sei Dank haben sie es auch nicht gekürzt. Ja. Miyazaki hat zu dem Thema gesagt, da kommen wir jetzt nämlich dazu. Klar, die hätten es auch gerne gekürzt, um eine ab 6 eine Freigabe zu kriegen. Man kann sich vorstellen, was so der Schere zum Opfer gefallen wäre, auch in der Wald. Ja. Miyazaki hat gesagt, ihm ist es ganz wichtig, wenn er einen Film erzählt, auch für Kinder, dass Gewalt nicht ohne Konsequenzen gezeigt werden soll. Ja, ist richtig. Dass Gewalt Konsequenzen hat und dass gerade in dem Bereich so Zeichentrick, Kinder oder auch so ein bisschen ambivalent dazwischen irgendwie Gewalt konsequenzenlos dargestellt wird, was wiederum deutlich verheerendere Auswirkungen hat auf ein kindliches Gespür dafür, was Gewalt bedeutet und wie Gewalt aussieht. Ja, das stimmt schon. Ich kann verstehen, dass der Film eine Freigabe ab 12 gekriegt hat. Ich würde mich, was diesen Diskurs betrifft, anlässlich vieler Diskussionen habe ich meine Recherche gemacht, was das betrifft. Medienpädagogik sagt, wenn ein Film ab 12 ist, kannst du den auch ein Kind ab 6 zeigen. Du zeigst ein Kind ab 6 nicht alle Filme ab 12. Aber es gibt, du darfst mit dem Kind ab, also Gesetz erstmal sagt tatsächlich, du darfst mit dem Kind ab 6, darfst du einen Film ab 12 ins Kino gehen. Aha, okay. Was total absurd ist, weil das zu so merkwürdigen Sachen führt, weil du darfst mit dem Kind, das unter 6 ist, darfst du nicht in einen Film ab 6 gehen. Das heißt, ich dürfte mit meinem 5-jährigen Sohn, also er ist mittlerweile 6, mit meinem 5-jährigen Sohn dürfte ich nicht in, keine Ahnung, es fällt mir gerade nicht ein gutes Beispiel ein, in Disney-Zeichentrickfilm ab 6 gehen. Bambi. Aber mit meinem 6-jährigen Sohn dürfte ich in Jurassic Park gehen. Das ist krass, ja, okay. Das Rechtliche beiseite geschoben, Medienpädagogik sagt eigentlich, das kann man machen. Man muss als Eltern verantwortlich genug sein und darauf achten. Und dabei sein. Die FSK ist nicht Gott. Ja. Da sitzen MedienpädagogInnen, aber nicht nur eben, sondern auch da sitzen Juristen und so. Also das ist halt, die können auch mal daneben liegen. Und man muss selbst schauen, was kann das Kind? Was kann das Kind ab? Was gefällt dem Kind? Man soll es nicht zu eng sehen. Und gerade so Gewalt, also es gibt ein paar Studien, natürlich relativ wenige, weil das immer schwierig ist. So Gewaltrezeption in Medien hat wohl keinen anhaltenden Impact bei Kindern. Das heißt, das ist einfach, Kinder vergessen das sehr schnell wieder. Ja, okay. Aber ja. Ich hatte Albträume als Kind von Gewalt. Als Kind hast du immer Albträume von Gewalt. Albträume sind, glaube ich, so ein festes Stable der Kindheit. Und nicht, weil du das in Filmen siehst oder in Büchern liest, sondern einfach, weil die kindliche Fantasie einfach mal krasse Pirouetten dreht. Na gut. Ich kann mich halt, also wenn es um den Medienkonsum von meinem Kind geht, erinnere ich mich immer so an meine Kindheit und dass ich mich ganz oft von Sachen, die für mein Alter waren, nicht ernst genommen gefühlt habe. Und ich habe auch Horrorfilme gesehen und hat's mir geschadet. Hat's mir geschadet! Nein. Ich finde einfach, wenn man ein Kind ernst nimmt, muss man ihm auch das Recht geben, auch sowas zu sehen. Ja. Und ich glaube, der Film, ich, ich, ich glaube, so ein Film hat einen besseren Einfluss auf mein sechsjähriges Kind als, keine Ahnung, irgendein blödes, ab 6 Jahre runtergedämpftes, runtergeschraubtes Disney-Zeichentrick-Ding. Ich will nicht verallgemeinern. Ja, aber ich ahne natürlich, was du meinst. Und man hat ja auch eine eigene Erfahrung darin und was Filme mit einem gemacht haben und wie Filme einen vorangebracht haben, obwohl sie vielleicht schwer zu konsumieren waren. Konflikte, Ambivalenz und so weiter, das findet in Kinderfilmen viel zu wenig statt. Ja, das stimmt schon. Und deswegen ist es natürlich auch ein sehr guter Film, wenn dann nicht so streckenweise echt. Aber ich gebe zu, dass ich als erwachsener Mensch mit Gewalt streckenweise mehr Probleme habe als Kind, weil ich als Kind das ganz anders konsumiere und verarbeite als Erwachsener. Als Erwachsener hast du viel mehr Erfahrung damit, was das auch bedeuten kann tatsächlich. Das heißt, du hast einen ganz anderen Impact oder ganz anderes Mitgefühl mit Leuten, denen Gewalt angetan wird. Ja. Und deswegen, ja. Aber es gibt diese krasse Gewalt, ne? Es wird auf Samurai geschossen und ihre Köpfe explodieren. Es ist schon krass. Der Eboshi wird der Arm abgerissen. Ja. Sie köpfen den Waldgott. Es gibt diese eine krasse Szene, wo sie, nachdem die aus der Eisenhütte gegen die Keiler, die angreifen, gekämpft haben, wo sie auf das Schlachtfeld gehen und das Schlachtfeld ist voll mit toten Wildschweinen und toten Menschen. Ja. Das ist schon krass. Also der Film hat auf jeden Fall einige heftige Bilder und heftige, also sie zeigen auch einfach Krieg. Sie zeigen die Folgen von Krieg. Es gibt den Kampf zwischen der Eisenhütte und den Samurai und es gibt den Kampf zwischen der Eisenhütte und den Keilern und in beiden Kämpfen, tatsächlich gegen die Keiler werden überhaupt keine Schlachtenszene gezeigt. Das ist ganz spannend. Man sieht, wie die Keiler auf das Dorf zugehen und man sieht, wie sie losziehen, um gegen sie zu kämpfen und dann nachher sieht man erst, wie der Ashitaka, also da sieht man erst das ganze Ausmaß dieses Konflikts, wenn der Ashitaka über das Schlachtfeld geht, nachdem die Schlacht vorbei ist und dann sieht man überall die Leichen liegen. Ja. Und dann sieht man eben diese Kampfszenen, als die Samurai versuchen, die Eisenhütte zu stürmen und dann wird ja auch geschossen und da liegen ja auch Leichen rum. Ja. Bei all seiner Komplexität in den Charakteren muss ich sagen, dass ich streckenweise das Gefühl hatte, jetzt kommt ein gemeiner Vergleich, weil er ein bisschen Stereotype bedient. Ich habe manchmal das Gefühl, in den Dialogen Fortune-Cookies zu öffnen, weil viele Sätze dabei sind. Oh, das ist wirklich das ist gemein. Ja. Aber ich erkläre dir, was ich damit meine. Es sind viele Sätze, die so nach Weisheiten klingen, drin, die aber keinen Kontext bekommen, die kein richtiges Gespräch drumherum bekommen. Ja. Sondern das sind ganz viele Sätze von irgendwelchen Leuten, manchmal nur Halbsätze und manchmal sogar in Dialogen, wo Dialogzeilen eigentlich gar nicht wirklich sich aufeinander beziehen, sondern Sachen gesagt werden, die so eine Allgemeingültigkeit hervorrufen, dass ich als Zuschauer schnell andocken kann, weil ich ein Stichwort höre und weiß, worum es geht, aber es wird nicht ausdiskutiert, also es wird nicht geredet darüber, sondern es wird einfach das Stichwort einmal genannt und dann weiß ich, in welche Richtung es geht, aber es wird nicht mehr drin rumgestochert. Ja. Und das stört mich ein bisschen, weil ich komme nicht in einen Diskurs. Es wird nicht, die kommen in keinen Diskurs, die Leute untereinander, sondern es wird einfach immer, es gibt so Statements, das und das. Nun muss es kein Woody Allen-Film werden, wo man anfängt, philosophisch zu, ach und das und dort und das und irgendwelche psychischen Krankheiten vor sich hertragen. Aber man muss wenigstens miteinander reden und das tun die Leute im Film ganz wenig. Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich glaube sogar, dass es auch Teil der Konflikte ist, die dargestellt werden, dass die Leute eben ihre Positionen haben und sehr auf ihre Positionen verharren. Also es ist definitiv kein Diskursfilm. Und ja, die Positionen werden teilweise auch in Plattitüden rausgehauen. Ja, leider. Also vielleicht zeigt der Film auch drauf und sagt, das sind Plattitüden. Weiß ich nicht genau. Er zeigt halt seine den Diskurs dann letzten Endes in dieser Urgewalt, die über alles hineinbricht, weil die Positionen, die sie haben, führt zu Kampf und zu Krieg. Und das wird ja auch gezeigt. Wir haben letzten Endes klare Haltungen, die aufgelöst werden, indem sie mit physischer Gewalt gelöst werden. Also der Diskurs, den der Film den Figuren geben könnte, den habe ich natürlich im Kopf. Ne? Also er stößt ihn ja an, den Diskurs in meinem Kopf. Was der Film, was den Film sehr stark macht. Aber ich würde mir wünschen, dass es vielleicht irgendwie die Figuren auch ein bisschen Diskurs haben, sodass ich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen mehr das Gefühl habe, das sind lebende Leute, die miteinander wirklich was verhandeln und nicht einfach nur, das ist meine Position, das ist deine Position und ab zur nächsten Szene. Weißt du, wo ich das am stärksten gesehen habe, was du gerade so gesagt hast, was du dir wünschst? In den Szenen, als die Tiergötter drüber debattieren, was zu tun ist. Ja. Und als die, und da gibt es ja offensichtlich auch so zwei Fraktionen, nämlich die Wölfinnen die Wildschweine. Ja. Und die sehr unterschiedlicher Meinung sind, was zu tun ist. Mhm. Und da wird ja schon so ein Debattenraum eröffnet. Und die Wildschweine wollen kämpfen und wollen angreifen. Mhm. Und die Wölfe sind dann eher so ein bisschen verhalten. Und da gibt es ja so ein Rat der Tiere fast schon. Finde ich auch übrigens sehr starke Szenen, wenn diese übergroßen Tiere, die Tiergötter, aufeinandertreffen und sich dann miteinander unterhalten. Und dann haben wir eine spannende Art, wie die miteinander reden, also wie das visualisiert wird. Es ist schon so dieses klassische Ding, wenn du ein Tier reden lässt, lässt du es seine Lippen bewegen. Aber es wirkt immer so ein bisschen wie mehr. Es hat so was Telepathisches fast schon, weil sie auch dabei diese Tiergeräusche machen. Und die Mundbewegungen passen nicht zu den Silben oder sowas. Ne? Sie bewegen sich ja nur so ein bisschen auf und zu. Und das heißt, du hast schon das Gefühl, dass die mehr so einen telepathischen Ansatz haben. Und das ist schon stark. Es wird ja auch, Sun sagt ja zu Ashitaka irgendwann, dass sie sich mit seinem Yaku, mit seinem, was war das? Das Tier, das er hat, ist nicht ein Rentier. Ah, es ist tatsächlich, es ist kein real existierendes Tier. Nee, nee. Eine Antilope ist am ehesten die Vorlage. Sie sagt, dass sie mit ihm geredet hat. Mhm. Wir sehen dieses Tier ja nicht reden. Ja, ist richtig. Und wir hören es auch nicht reden. Genau. Und wir haben einfach so, es gibt offensichtlich eine telepathische Verbindung bei den Tieren und diesen Naturgeistern untereinander. Ja. Ah, waren diese kleinen Baumgeister nicht großartig? Ich liebe sie so. Die haben so ein Geräusch gehabt, was ich dem nicht gegeben hätte, was aber irgendwie cool ist, so dieses Klappern, so dieses Holzklappern, was zu der Zeichnung, die er dafür erfunden hat, gar nicht richtig passt, was ich aber trotzdem sehr gut finde, weil das irgendwie ungewöhnlich ist und irgendwie anders, als man so erwartet. Die ja auch Ursprung haben, ne, in der Mythologie, die eigentlich dargestellt werden oft so als leuchtende Punkte, wie so wir jetzt in unseren Breitengraden als Irrlichter oder Irrwichter bezeichnen würden. Ja. Das sind so in der traditionellen Darstellung. Und er hat eine ganz neue Darstellung dafür gefunden, was ich ganz interessant finde. Und die ja schon fast sehr humanoid in der Gegend rumlaufen, wie so kleine Kinder. Irgendwie. Ja, und das ist wenn man sie zum ersten Mal sieht, reagiert man auch so, wie die Protagonisten reagieren, dass man sie erstmal gruselig findet. Ja, so ein bisschen. Und dann findet man sie irgendwann aber niedlich. Irgendwann gibt es diesen Moment, wo man was klickt. Gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Und man denkt so, oh, die sind toll. Und das Studio Ghibli, also vor allem Hayao Miyazaki, die haben auch so einen Hang dazu, immer in ihren Filmen so irgendwie so kleine Wesen einzubauen, die irgendwie niedlich sind. Ja. Bei Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel sind das diese Rußmenschen. Da gibt es so einen Kohlenofen, kleinen, da gibt es so schwarze, wuschelige Viecher, die da irgendwie die Kohle schaufeln oder so, die da arbeiten. Wo die eine dann sagt, ihr müsst keine Angst davor haben, die sind halt Teil der ganzen Geschichte und wenn ihr euch irgendwann einander gewöhnt habt, dann sind die auch keine Gefahr oder so. Und das macht Miyazaki öfter so, diese kleinen Wesen einbauen. Mhm. Also, dass die wirklich so in großer Zahl, die auch so ein bisschen was Geisterhaftes an sind, auch Kami, aber die irgendwie auch niedlich sind, die man irgendwie mag. Was ich auch noch ein kleines bisschen schwierig zu verdauen finde, aber natürlich passend im Film, ist diese doch relativ lakonische Art und Weise, Gewalt darzustellen. Also, es wird relativ viel, dann ist der jetzt, bringen wir den noch um oder der muss sterben oder der ist halt und dann stirbt neben mir jemand und ich mache halt weiter oder ne, es ist. Der Tod ist allgegenwärtig. Die Natur ist auch keine, ist nicht der perfekte Gegenentwurf zur Moderne. Ja. Das wird ja auch letzten Endes so in der Konklusion des Films gezeigt, dass die halt trotzdem wieder was aufbauen wollen. Der Wald ist brutal und Waldgöttinnen und Götter, so wie diese Moro oder so, sind halt auch wilde Bestien. Und der Waldgott selbst ist halt auch, der nimmt Leben. Mhm. Das ist auch seine Aufgabe und das gehört einfach dazu, diese Brutalität des Waldes. Ja. Und ja, also ich meine, die Keiler führen Krieg, ne? Das ist ja, Armee klar. Dann, die, ja. Wenn die losziehen. Mhm. Ja, ich glaube also, dass diese Lebenseinstellung überhaupt die japanische Kultur und deren Einstellung zu Leben und Tod und Kreislauf oder wenn der Buddhismus da irgendwie mit reinkommt, ne? So dieses, da hat der Tod eine andere, weiß ich nicht, Leben und Sterben ist ja im Kreislauf dann nicht mehr ganz so schlimm, als wenn du nicht an Kreislauf glaubst, dann hast du eine andere Einstellung dazu. Und das transportiert sich irgendwie im Film mit, finde ich. Ja. So dieses Gefühl von, ja, passiert, so geht's weiter. Das Rad dreht sich. So ist das. Ja, was vor allem krass ist, ist ja auch, dass so also Tod und Krankheit spielen ja eine große Rolle. Mhm. Aber diese Option der Heilung ist eigentlich immer präsent. Und die wird ja auch am Ende ganz krass umgesetzt, wenn der. Also wir haben ein ganz spannendes Motiv, dass der Waldgott zuerst, nachdem er getötet wurde, voll der Zerstörer ist. Mhm. Und dann wiederum ist es fast so, dass er ein Opfer bringt, um wieder alles zu heilen. Weil am Ende sagen sie auch, der Waldgott ist tot. Ne? Also auch, als er, nachdem er versucht hat, seinen Kopf zu kriegen. Und aber er hat in seinem Tod hat er den Ashitaka geheilt. Mhm. Und er hat die Leprakranken geheilt. Ja. Und er hat, und die Natur wächst wieder. Wir hatten ja diese gerodete Natur und als sein Leichnam quasi über das ganze Gebiet drüber geht, wird alles nochmal gereinigt und kann nochmal wachsen. Das heißt, es gibt eben immer so diese Hoffnung auf Heilung und auf Versöhnung und auch auf Leben, das nach dem Tod stattfindet. Ja. Naja, es ist ja natürlich auch eine Allegorie auf die Ablösung. Ja. Der alten Naturvölker durch die neuen industrialisierten oder vorindustrialisierten Gesellschaften. Und da hat er ja wirklich was Optimistisches, weil sie hinterlassen ihre Spuren, ne? Es wird dann am Schluss gesagt, sie sind nie ganz tot und sogar die Eboshi, die eigentlich die Vertreterin der Moderne war die ganze Zeit, sagt dann, okay, wir bauen das jetzt wieder auf, aber wir machen das jetzt anders, wir versuchen es jetzt besser zu machen. Und sie hat ja wirklich so eine Redemption-Arc dadurch auch. Ja, das ist ja keine Arc, das ist ja einfach nur so. Ja, sie hat einen Redemption-Moment. Einmal umgedreht. Okay, gehen wir also den ganz anderen Weg da. Naja, das finde ich übrigens wirklich ein bisschen schwach, weil sie wirklich so sehr drauf ist und so da reinprischt und vielleicht hätte sie ein bisschen sanfter erklären können, warum sie das machen will mit dem Wald. Sie hat immer nur sehr hart gesagt, oh, da sind Erze und da müssen wir ran und gut ist. Vielleicht hätte sie ein bisschen sanfter reingehen können, wäre sie noch ein bisschen ambivalenter gewesen, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen und dann hätte ihre Redemption Arc am Ende wirklich eine Arc werden können. Sie erfüllt halt zwei Rollen. Sie ist zum einen die fürsorgende Mutter für ihr Volk. Ja, na klar. Und gleichzeitig ist sie aber auch die Beschützerin des Volkes. Und da geht sie mal maximal kriegerisch vor. Ich finde, man merkt das auch, wenn sie relativ am Anfang mit Ashitaka redet, dann zeigt sie ihm, was sie macht und wie die Stadt aussieht und wo die Frauen arbeiten, wo die Männer arbeiten und so weiter. Und dann redet sie ja wirklich so nett und zeigt, was sie alles macht. Und dann kommen das Mononoke, San, Moro und so weiter zur Sprache. Und dann wechselt sie so sehr stark in diesen kriegerischen Ton. Also sie hat diese Ambivalenz die ganze Zeit in sich. Und man kann sich vorstellen, auch wenn sie da steht und sagt, wir bauen jetzt eine bessere Welt auf, wenn da am Horizont wieder ein paar Samurai auftauchen, die ihr das streitig machen wollen, dann wechselt sie auch wieder zum Kriegsherrenmodus. Ja, ja, absolut. Was ich ganz spannend finde, noch als Figur, ist dieser Typ, der am Ende ja auch noch diesen Kopf dann versucht wegzutragen. Unser Chigo. Der die ganze Zeit irgendwie auftaucht und auch so eine ambivalente Figur ist. Komisch, und du weißt nicht genau, ist er jetzt, wofür ist er jetzt eigentlich? Er ist für sich quasi, ne? Er ist eigentlich der radikalste Opportunist des Films und damit auch die unsympathischste Figur. Ja, aber der hat so ein bei Shakespeare gibt es manchmal Narrenfiguren, die so angelegt sind. Und nun kommt es ja auch aus dieser Zeit so ein bisschen, bloß von der anderen Seite der Welt. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Form von Figur eine sehr beliebte für so traditionelle Geschichtenerzählungen waren, die da einfach als Narren immer wieder auftauchten, die man nicht definieren konnte, wo man nicht sagen konnte, sind die dafür oder sind die dagegen, sondern die einfach für sich waren. Also Opportunisten, die einfach gesagt haben, das, was mir gerade am besten passt, mache ich halt. Und das finde ich sehr spannend, diese shakespearische Figur, die ich vor allem von Shakespeare kenne, dort wiederzufinden. Mhm. Und passenderweise sagt er dann auch noch am Ende den Satz, das Glück ist immer auf der Seite der Narren. Ja. Ich gebe mich geschlagen. Ja. Es ist so krass. Ich finde, ein ganz, ganz starker Shakespeare-Moment. Wir haben Miyazaki ist sehr stark inspiriert vom Westen. Miyazaki ist ein Künstler, der sich sehr stark von westlichen Mythen und von westlichen Geschichten inspirieren lässt. Der hat auch ganz viele Western-Motive da drin. Mhm. Es gibt noch so ein Shakespeare-Moment in diesem Film, und zwar, wenn der blinde Wildschweingott, seine Wildschweinarmee zurückkommen sieht und sagt, die Toten sind zurückgekehrt, jetzt kann ich gewinnen. Und das sind in Wirklichkeit die Soldaten, die sich unter diesen und im Fell verstecken. Ich hatte da schon so ein bisschen Macbeth-Vibes. der Wald, der sich bewegt, der seinen Untergang ankündigt. Und auch dieses grundsätzliche Motiv, jetzt fällt mir nichts von Shakespeare dazu ein, jetzt fällt mir nur Goethe als erstes ein, Faust, der blind ist und deswegen nicht mitkriegt, dass die, wo er denkt, sie würden nach Gold graben, in Wirklichkeit sein Grab schaufeln. Also ich habe auf jeden Fall auch so diese elisabethanischen, romantischen Vibes habe ich in dieser Szene auch gespürt und fand das ein unglaublich starkes Bild. Ja. Der blinde Wildschweingott, der sagt, oh, meine Krieger kommen zurück. Mhm. Und dann bewegen die sich so gruselig und wir wissen, da sitzen Menschen drunter. Ja. Super Szene. Ja, ja. Und auch so sehr, sehr shakespearisch. Obwohl man die ganze Zeit denkt, die sind sehr schnell unterwegs dafür, dass die auf allen Vieren krauchen müssen. Aber gut. Die wirken fast unmenschlich in diesem Moment. Absolut. Miyazaki ist wirklich stark vom Westen, westlicher Kultur inspiriert. Also er hat sich nach eigenen Aussagen hat er sich bei Western orientiert, also diesen ganzen Konflikt in der von dieser Eisenhütte gezeigt hat. Er hat auch, Moment, ich muss einmal kurz gucken. Er hat nämlich auch einen Namen genannt. John Ford, die Westernfilme von John Ford haben wohl als Inspiration gedient für diese Eisenhütte. Und zwar, ich kenne mich mit Western noch weniger aus. Also mit diesen Western kenne ich mich noch weniger aus als mit japanischer Kultur. In denen es eine Stadt von Außenseitern gibt. Mhm. Die Leute, die irgendwo nirgendwo mehr hinpassen und irgendwohin fliehen. Die Kranken, die Schwachen, die Witwen und Waisen, wenn man so will. Mhm. Und dann kommt irgendwie jemand in die Stadt, der dafür sorgt, dass sie beschützt werden. There is a new sheriff in town. Okay, verstehe. Und das ist wohl so ein bisschen inspiriert. Auch kurze Ergänzung noch. Miyazaki hat mal gesagt, ich bin gar nicht grundsätzlich dagegen, dass meine Filme geschnitten werden. Ich will ja, dass die ein großes Publikum erreichen. Ich bin von ganz vielen westlichen Ideen beeinflusst. Ich finde das okay. Ich will aber mitreden dürfen. Ja, ja, genau. Und die lassen mich nicht mitreden. Und das ist zum Kotzen. Dann sollen sie lieber gar nichts machen, bevor sie ja hier anfangen rumzuschnippeln, ohne mir was zu sagen. Mhm. Aber, also, weil es auch so zu diesem Diskurs kultureller Aneignung allgemein passt, er ist da offensichtlich deutlich entspannter, als man meinen könnte. Und ihm würde es auch zustehen, weniger entspannt zu sein. Aber er ist offensichtlich schon so, dass er sagt, hey, ich bin von westlicher Kultur inspiriert und beeinflusst. Mhm. Bei dem Film sieht man es vielleicht noch nicht mal so, weil der ja so krass tief in die japanische Mythologie greift. Ja, ja. Bei anderen Filmen merkt man es stärker. Und hey, ich habe nichts dagegen. Ich bin froh, wenn meine Filme ein großes Publikum erreichen. Lasst uns, wir müssen keine kulturelle Segregation machen. Lasst uns zusammen Kultur erschaffen. Macht Spaß. Ja. Ja, nun weiß ich natürlich nicht, ob dieser Film nicht vielleicht doch schon sehr westlich ist, weil ich konnte ihn gucken. Ja. Und vielleicht würde ich auch jeden anderen, der wirklich sehr traditionell japanisch ist, wieder ausmachen müssen, weil ich einfach nichts verstehe. Also mein Bild davon, aber jetzt fängt ja so ein bisschen durch deine Zuarbeit an, mein Bild von asiatischer Filmkunst ein bisschen sich so anzunähern an meine sonstigen Sehgewohnheiten und vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Ich finde sogar, also ich bin großer Hayao Miyazaki-Fan. Ich mag Filme vom Studio Ghibli grundsätzlich, aber natürlich vor allem die von Miyazaki. Okay. Ich finde, es ist Exotik ist der falsche Begriff, was kulturelle Fremdheit betrifft, für mich persönlich, mit zu den krassesten gehört. Ich finde, die anderen Filme von ihm sind deutlich anschmiegsamer an westliche Sehgewohnheiten. Okay. Also das Schloss im Himmel zum Beispiel. Nausicaa ist vielleicht auch eher noch komplizierter. Also bei Mononoke ist er schon deutlich tiefer drin in japanischer Kultur und Mythologie. Und deutlich weniger von westlichen Sehgewohnheiten getroffen als in anderen Filmen. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass die anderen Filme grundsätzlich ein bisschen weniger komplex sind, weil die eher für Kinder sind. Also seine Filme sind eigentlich alle ab 6 Jahre, wenn nicht sogar teilweise ab 0. Und Prinzessin Mononoke, da stellt er wirklich so eine Ausnahme dar. Wobei man muss auch wiederum sagen, das wandelnde Schloss oder das Schloss im Himmel oder Nausikal haben auch ihre brutalen und düsteren Momente. Mhm. Also so sehr unterscheiden die sich auch nicht, dass ich sagen würde, das ist eine ganze FSK-Stufe gerechtfertigt. Okay. Ja, muss ich mal angucken alles. Also ich hab ein paar Sachen davon auch vor langer Zeit gesehen, aber das ist einfach zu lange her, als dass ich das noch genau wüsste. Witzigerweise als der Film gemacht wurde, Mononoke hat Miyazaki überlegt, ob das sein letzter Film sein sollte. Stimmt, ja, aber dann war der sehr erfolgreich. So ein bisschen Running Gag von ihm, dass er immer mal wieder seinen letzten Film dreht. Ich glaube, er hat schon 5-mal seinen letzten Film gedreht. Yeah. Und dann aber, ich glaube wirklich, dann vor 10 Jahren oder so hat er wirklich Schluss gemacht. Mm. Krass. Aber toller Regisseur, also schaut euch die Filme an. Grundsätzlich Studio Ghibli, es steht für große Zeichentrickkunst. Mm. Aber bei Miyazaki macht man nichts falsch. Von Nausicaä aus dem Jahr 1984 bis zu Ponyo aus dem Jahr 2008. Alles sehenswert. Miyazaki hat aber auch immer dieses Öko-Ding, oder? Also immer so Natur versus er versucht es ja zu verheiraten irgendwie. Naja, so Industrialisierung und Natur, dass man sich gegenseitig helfen und nicht zerstören sollte. Aber nie so stark wie in Prinzessin Mononoke. Also da ist es wirklich am stärksten ausgeprägt. Und Mononoke, würde ich sagen, ist auch der Film von ihm, der am appellativsten ist. Ja, gut. Der am meisten missionarisch ist und sehr starke Botschaften rüberbringen will. Wenn wir bei Öko-Botschaft sind, wollen wir denn in unsere Top 3 hineinrutschen? Lass uns zu unserer Top 3 wechseln. Jingle. Unsere Top 3. Okay. Wie viele hast du? Hast du Honorable Mentions? Nein, ich fand's wahnsinnig schwer. Ich fand's auch schwer. Das Problem ist, wenn Filme so missionarisch sind, ist das ganz oft. Kommt nicht hin. Ich hab so ein bisschen recherchiert und jedes Mal wurde mir als erstes Avatar vorgeschlagen und ich dachte, oh mein Gott, fuck, ich kann diese Liste wegschmeißen, wenn die Avatar mit Avatar anfangen, was soll das? Nein. Na komm, lass wohl deinen Platz 3 hören. Mein Platz 3 ist ein Sammelplatz für Star Trek, weil die immer wieder diese Öko-Botschaften drin hatten. Die waren einfach irgendwie so drauf. Vor allem der 4. Film, oder? Wo sie die Wale retten? Ja, genau. Der auch so ein bisschen trashy, egal. Aber ja, die haben immer irgendwie so ein Öko-Ding am Laufen gehabt, was ich immer sehr schön fand. Ja. Aber vielleicht auch manchmal ein bisschen on the nose. Star Trek hatte schon immer, die Nerdkultur ist so toxisch. Es gibt ja Leute, die sich furchtbar drüber aufregen, dass Star Trek die neuesten Serien, also Picard und was war das davor? Keine Ahnung. Ich bin kein Trekkie. dass die so schrecklich divers wären und so woke und so weiter. Und ausgerechnet Star Trek ist ja ein Musterbeispiel von einer Franchise, die schon immer krass war, was das betrifft. Die waren eine der ersten, die überhaupt so einen diversen Cast hatten. Der erste Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen. Genau. Originalserie. Ja. Dann weiblicher Captain in den 90ern bei Voyager. Ja. Ein schwarzer Captain bei Deep Space Nine. Total krass. Und die hatten schon immer so krasse, diverse Casts und auch diverse Themen. Auch sowas wie die Data. Data kriegt ein Kind und sagt, mein Kind darf sein Geschlecht auswählen. Ich bestimme nicht, ob das Junge oder Mädchen ist. Ja. Also Total Star Trek krass. War schon immer sehr progressiv, was das betrifft. Und ich hasse den Begriff Vogue. Aber auch nur, weil er von Rechten so benutzt wird, um da drauf zu hauen. Es ist so absurd, dass sich dann Trekkies darüber aufregen, dass Star Trek auch wie vieles andere so verdorben wäre, weil es so woke geworden ist. Leute, kennt ihr überhaupt die Franchise? Ja, genau. Egal. Alter. Platz 3 bei mir, Wall-E. Nein! Die Menschen haben die Erde zu einem Planeten gemacht. Ich habe Platz 2, Wall-E. Ich liebe Wall-E, das ist so süß, aber eben auch so, wo du dann, du wirst ja gleich am Anfang da reingeworfen, ne? So, der Letzte räumt auf, ja, scheiße, okay, der Letzte und so ein scheiß Müllhaufen. Und es wird wirklich toll, super. Ja. Oh. Ja, Wall-E. Toller Film. Okay, Platz 3 und 2. Und dann müsstest du jetzt deinen Platz 2 Mein Platz 2, ich musste einmal die volle, harte Botschaft und missionarisch und alles, weil es wirklich ein guter Film ist und weil es wirklich ein wichtiger Film ist. Und alle haben sich über ihn lustig gemacht, aber er hatte fucking recht. Und zwar vor 15 Jahren. Al Gore, eine unbequeme Wahrheit, an Inconvenient Truth. Der hat alles da schon auf den Tisch gelegt und alle haben Witze über ihn gemacht. Ja. Und der hat so, sich so einen Arsch aufgerissen dafür und ist damit in der Gegend rumgereist und hat überall vor auch nur zwei Leuten oder sowas diesen Vortrag gehalten und musste sich gegen einen Haufen Demonstranten durchsetzen, die irgendwie da vorgestanden haben, gesagt haben, mach so einen Scheiß, lass das. Total krass. Guckt euch das an, dann seht ihr, was unsere Generation, die fucking Millennials, versaut haben. Vor 15 Jahren. Und er hat sich auf Infos bezogen, die damals schon 20, 30 Jahre alt waren. Ja. Wir hätten es alle kommen sehen müssen. Und jetzt sitzen wir hier und schwitzen. Ja, ich wollte den auch mit reinnehmen, aber dann habe ich einen ganz anderen Ansatz nochmal gewählt. Ich wollte eigentlich Wall-E auf Platz 1 setzen, fällt mir dabei ein. Und Aaron Brockovich. Als Platz 2, aber jetzt als Platz 1, weil ich mich durcheinander bringen habe lassen. Julia Roberts als Anwältin? Ist sie Anwältin? Nein, sie ist ja nicht mal wirklich Anwältin, glaube ich, sondern sie macht es einfach irgendwie, setzt sich dahin und Schweiße ihres Angesichts, obwohl sie das nicht wirklich kann, sammelt sie Informationen und macht. Ich habe den lange nicht gesehen, das weiß ich nicht mehr, was sie beruflich gemacht hat. In meinem Kopf ist sie einfach nur Hausfrau gewesen. Es geht um verschmutzte Gewässer, oder? Ja, genau. Und da wurden die Leute drumherum mit ihrem Trinkwasser vergiftet und die Corporation, die dafür verantwortlich war, hat einfach keine Verantwortung übernommen, hat das alles ins Wasser geleitet und so. Und nach einer wahren Begebenheit, diese Frau hat sich einfach dafür wahnsinnig eingesetzt und hat sich gegen so viele Windmühlen zur Wehr gesetzt. Sehr krass. Mhm. Toller Film. Also mich hat er damals sehr beeindruckt. Ich habe ihn natürlich auch jetzt schon seit 15 Jahren nicht gesehen, aber ich habe den auch als sehr unterhaltsam und so eine gute Mischung aus Witz, aber auch Drama. Ja. Und eine wirklich starke Julia Roberts, wo man fast schon gar nicht gedacht hätte, dass sie so krass viel Kraft entwickeln könnte. Hat sie dafür nicht zumindest eine Nominierung abgeräumt beim Oscar? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall interessant. Ja, den könnte man auch mal wieder gucken. Ja. Golden Globe. Ah, nominiert. Sie hat gewonnen. Yes! Beste Schauspielerin bei den 63. Academy Awards 2001. Absolut zu Recht. Ja. Schön. Mein Platz 1. Ja. Ich wollte auf Platz 1, weil die Menschen kapieren es ja anders nicht, dass Badass Motherfucker Nature zurückschlägt. Und deswegen habe ich den Klassiker genommen. Die Vögel von Alfred Hitchcock. Ja. Macht die Menschen fertig. Aber wir wissen ja nichts. Also der Film erzählt ja nichts. Nein. Über. Ne? Ich finde, es gibt so viele Arten, wie man den Film interpretieren kann. Aber die ökologische ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das stimmt vielleicht, ja. Aber der Film bietet es nicht explizit an. Nein, überhaupt nicht. Wenn der Film was explizit anbietet, dann, dass die Vögel eine Verkörperung der Eifersucht der Mutter sind, weil ihr Sohn, ihr Nesthäkchen eine romantische Beziehung eingeht mit einer zwielichtigen Dame. Und das ist ja auch so ein bisschen die Hitchcock-Sache daran, ne? Die psychologische. Der olle Freudianer. Ich wollte gerade sagen. Ja. Das war unsere Top 3. Ja, schön. Wieder eine tolle Liste, aber diesmal sehr schnell durchgehandelt, weil du Wall-E genommen hast. Okay. Schön, cool, vielen Dank. Dann wollen wir nochmal in unseren Film zurückgehen. Haben wir noch irgendwas, was uns wichtig ist, was wir sagen wollen? Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich inzwischen schlauer bin, was die Einordnung des Films in den restlichen. Wir haben jetzt sehr lange darüber geredet. Du hast mir ein Fazit versprochen. Du hast mir eine Bewertung versprochen von 1 bis 10. Also, 146,9 Millionen Euro Einspielergebnis 1997 allein können nicht irren. Der Film muss gut sein anscheinend. Also sage ich jetzt einfach mal, es war ein guter Film. Es war so witzig, es war in Japan der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also unglaublich. Ein Jahr lang. Ein Jahr. Danach kam Titanic. Ja, genau. Scheiß Leonardo DiCaprio. Scheiß James Cameron. Und in Amerika hat er irgendwie so 70.000 Leute erreicht und das war's. Oder ich weiß es nicht mehr genau, aber das muss echt traurig gewesen sein, weil sie es irgendwie nicht hingekriegt haben, das ordentlich zu vermarkten. Ich verstehe es nicht, weil sie haben sich wirklich Mühe gegeben, ne? Die, wenn du dir den Voice-Over-Cast anguckst. Stimmt, ja. Das ja, ist ja richtig prominent besetzt. Ja. Die haben für die Synchronisation. Claire Danes war mit dabei. Genau, Claire Danes und Minnie Driver war dabei. Jada Pinkett Smith war dabei. Billy Bob Thornton, der hat den Chico gesprochen. Also es war wirklich prominent besetzt. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, also wie man es halt damals in den 90ern gemacht hat, wenn man für einen Zeichentrickfilm vermarktet hat, man hat sich gute man hat sich Bekannte, ja, nicht ja, gute, ja, man hat sich bekannte SynchronsprecherInnen genau gesucht. Ja. Wie das in Deutschland ja auch oft so ist. Ja. Und in Deutschland wiederum, finde ich, haben sie sich gute SynchronsprecherInnen gesorgt. Ich finde, das ist ein Film, den man sehr gut gucken kann. Ich fand es tatsächlich eine sehr gute Synchro, muss ich sagen. Ja, ja. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Man auch so, also nicht bekannte SchauspielerInnen, aber bekannte Namen. Also man hört die Stimmen und man weiß, ach, das ist doch die Stimme von irgendeiner Figur aus irgendeiner Zeichentrickserie oder irgendeinem Zeichentrickfilm. Man kennt die Stimmen und es sind gute Stimmen, die schon lange im Business sind. Also es ist eine gute Synchro. Ich würde einmal kurz werben dafür. Man kann sich die deutsche Synchro angucken. Die englische Synchro kenne ich gar nicht. Vielleicht sollte man da auch mal reinhören. Vielleicht ist das ganz spannend. So, ich versuche mir jetzt doch nach einem Fazit. Also folgendes. Ich glaube, dass der Regisseur hat ja selber noch mal gesagt, er hat alle Regeln, die er bis dato kannte, übers Filmemachen einmal über Bord geworfen. Absichtlich, um ganz anders ranzugehen. Und das merkt man im Film an. Auch zusätzlich noch, weil wir als europäische Sehgewohnheit das ein bisschen anders sehen, weil wir auch nicht ganz leicht durch den Film durchkommen. Aber es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich sehr stark. Und man hat nach der ersten halben Stunde schon das Gefühl, einem großen Ding beizuwohnen, ohne definieren zu können, was daran groß ist. Und man geht da sehr, sehr erfüllt raus aus dem Film. Wovon man erfüllt ist, man weiß es oft nicht so genau, weil das alles so komplex ist und man viele Sachen auch durch die schnellen Wechsel in den Themen und in den Tönen und so Schwierigkeiten hat, manchmal den Faden zu behalten. Aber es ist nicht schlimm. Wenn euch das genauso geht, grämt euch nicht, genießt es einfach, es ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde, dass die grundsätzliche Botschaft, die ja relativ simpel ist, einfach sehr gut und nicht eindimensional transportiert wird. Und ich finde, dass der Film es sehr gut schafft, einem zu erzählen, dass der Mensch an einem bestimmten Punkt, den jetzt der Film wählt, den Übergang der erste Ansatz, Herr über die Natur zu werden und zu verlassen, diesen Pfad des Einklangs mit der Natur, dass das gut gewählt ist und dass man gute Geschichte dazu erzählt, dass der Mensch irgendwie anfängt, die Natur auf ihre Funktion zu reduzieren. Bäume nicht mehr als Bäume, sondern als Holz zu sehen. Oder Erde als Möglichkeit, Eisen rauszuholen. Ja. Und dass wir da wieder einen anderen Blick auf die Natur haben müssen und dass wir eine andere, das ist natürlich ein hochaktuelles Thema und das war nicht nur 97 aktuell, sondern das ist heute umso aktueller, weil wir nun die Auswirkungen der ganzen Scheiße sehen. Also lohnt es sich und natürlich kann man das Thema in zwei Sätzen zusammenfassen, wie ich es jetzt gerade versucht habe. Aber wenn man sich den Film anschaut und einen anderen Blickwinkel und andere Gedankenanstöße hat, dann lohnt sich das umso mehr. Der Film war wurde von Japan eingereicht. 1998, ja, aber nicht beachtet. Als bester fremdsprachiger Film, weil damals gab es noch nicht den besten Zeichentrickfilm, besten Animated Feature Film als Kategorie und hat es allerdings nicht geschafft in die offizielle Nominiertenliste, was wirklich schade ist. Ich finde, das wäre ein Zeichentrickfilm, der auch mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als bloß als Zeichentrickfilm rezipiert zu werden. Das stimmt wohl. Heute sagt man das vielleicht so ein bisschen selbstverständlicher, dass es auch Animationsfilme für Erwachsene geben kann. 90ern war das noch eher ein Novum, vor allem fürs westliche Publikum. Also Ghibli hat durchaus schon, die machen ja seit den 80ern schon Filme, die nicht nur an Kinder gerichtet sind. Also auch wenn die Filme, die Ghibli davor gemacht hat, tendenziell eher in die Richtung gehen, das kann man sich mit einem 6-jährigen Kind angucken, sind die deutlich universeller. Und ich mag den Film auch, also mal, natürlich ist die visuell ist das ein Hochgenuss. Also unfassbar gut gezeichnet, unfassbar schöne Bilder, großartige Animationen. Aber ich mag den so sehr, dass ich würde gerne einen Realfilm sehen davon. Ich würde unglaublich gerne eine Realverfilmung davon sehen, weil ich mir vorstellen könnte, da kann man wirklich nochmal andere spannende Bilder rausziehen. Ja. Und der bringt diese Edginess mit, dass er eben auch nicht unbedingt Zeichentrickfilm sein muss. Maybe, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht, ich meine, Disney macht ja gerade die ganzen Remakes von ihren alten Zeichentrickfilmen. Wenn sie damit fertig sind, knöpfen sie sich vielleicht ein Ghibli vor und dann werde ich bereuen, was ich gerade gesagt habe. Genau, wollte gerade sagen. Nein, großartiger Film von einem fantastischen Regisseur, der es wirklich wert ist, entdeckt zu werden. Schaut ihn euch an. Schön, das ist ein gutes Schlusswort, Blor. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr drin rumwühlen. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes für mich nächste Woche hat, aus Japan oder Korea oder was? USA, bleibt dran. Ja. Oder vielleicht einfach Europa. Vielleicht vom Mars. Ja, die Mondlandung. Ich werde dir einfach die TV-Übertragung der Mondlandung geben. Du weißt, dass das Ding 7 Stunden dauert oder so. Fuck. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. Bis dann. Ciao. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Jo, Plor. Bist du noch da? Ich bin noch da. Was hast du denn für mich? Ich bin voll gespannt. Durch eine Zuschrift, die wir nicht näher benennen wollen. Du weißt, wer gemeint ist, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank dafür. Für die Anregung, die eigentlich mir auch selbst hätte einfallen können. Jerry Lewis ist noch nicht vorgekommen und ich bin ja nun wirklich prädestiniert dafür, Jerry Lewis Filme vorzuschlagen. Die Sache ist die, weswegen das noch nicht passiert ist. Ich habe keinen einzigen, glaube ich, Jerry Lewis Film komplett gesehen. Ich habe immer nur Ausschnitte davon gesehen, die ich alle großartig fand, weil sie over the top albern sind. Und als Kind und Jugendlicher natürlich absolut abgefeiert habe. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen komplett gesehen. Und jetzt Full Transparency. Wir haben da gerade eben auf dem Balkon bei der Nachbesprechung drüber geredet. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe irgendwie als Kind so einen gesehen, so einen Geisterfilm, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ja. Und dann hat Johannes einmal Rotten Tomatoes aufgemacht, wie man das so macht in dem Fall, geguckt, was sind denn so die beliebtesten Jerry Lewis Filme? Die haben eine super Liste, so 10 Jerry Lewis Filme, die alle irgendwie ganz gut bewertet sind auf Rotten Tomatoes. Und ist dann auf Scared Stiff gestoßen, der ziemlich genau klingt wie der Film, den ich als Kind gesehen habe. Also 1953, wirklich früher Jerry Lewis mit Dean Martin zusammen. Die haben ja irgendwie auch so ein Zweiergespann eine Zeit lang dargestellt, das wirklich sehr erfolgreich war, wo man einfach sagte, okay, die beiden in einem Film, klar, natürlich, machen wir, da gehen wir rein. Ich bin sehr gespannt, mal Jerry Lewis, ob das überhaupt geht, dass man einen kompletten Film mit dem Typen sieht, ohne dass man verrückt wird. Weil der ist so hyperaktiv und seltsam. Ich bin auch voll gespannt. Auf jeden Fall, ja, Dean Martin, Jerry Lewis, Scared Stiff, 1953, ab 6 Jahre. Sehr gut. Gruselkomödie. Ich bin, ja, also, I'm intrigued. Schaut ihn euch an. Wir sind gespannt. Mal gucken. Und wir treffen uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Und haben alle den Film gesehen und werden ihn besprechen. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.